Erster, kennst du die Zeit, wann Bergziegen ihre Jungen bekommen? Siehst du, wie Hirschkühe gebären? Zweiter, zählst du die Monate ihrer Schwangerschaft? Weißt du, wann sie gebären? Dritter, sie hocken sich hin. Ihre Jungen kommen zur Welt. Sie sind schnell fertig mit der Geburt. Vierter, ihre Jungen werden stark und wachsen draußen auf. Sie laufen weg und kommen nicht zurück. Fünfter, wer hat den Wildesel freigelassen? Wer hat seine Fesseln gelöst? Sechster, ich gab ihm die Wüste als Zuhause und die Salzsteppe als Wohnort. Siebter, er lacht über den Lärm der Stadt. Er hört den Ruf des Treibers nicht. Achter, was er auf den Bergen findet, ist sein Futter. Er sucht überall nach Grünem. Neunter, wird der Wildochs dir freiwillig dienen? Oder wird er an deiner Futterkrippe schlafen? Zehnter, kannst du den Wildochsen mit einem Seil an den Pflug binden? Wird er dir folgen und das Land pflügen? Elfter, vertraust du ihm, weil er so stark ist? Gibst du ihm deine Ernte? Zwölfter, glaubst du, dass er deine Saat einbringt und sie auf deiner Tenne sammelt? Dreizehnter, die Flügel der Straußenhenne schlagen fröhlich. Sind es aber gute Flügel und Federn? Vierzehnter, nein. Sie legt ihre Eier auf die Erde. Sie brütet sie am Boden aus. Fünfzehnter, sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken kann. Auch wilde Tiere können sie zertreten. Sechzehnter, sie ist hart zu ihren Jungen, als wären sie nicht ihre eigenen. Sie macht sich keine Sorgen. Ihre Mühe könnte umsonst sein. Siebzehnter, denn Gott gab ihr keine Klugheit. Er gab ihr keinen Verstand. Achtzehnter, wenn sie aufsteht und rennt, lacht sie über das Pferd und seinen Reiter. Neunzehnter, gibst du dem Pferd große Kraft? Gibst du ihm eine wehende Mähne am Hals? Zwanzigster, lässt du es springen wie eine Heuschrecke. Sein lautes Schnauben ist furchtbar. Einundzwanzigster, es scharrt im Talboden und freut sich über seine Kraft. Es geht dem Kampf entgegen. Zweiundzwanzigster, es lacht über die Angst und erschreckt sich nicht. Es dreht sich nicht um vor dem Schwert. 23. Auf ihm klirrt der Köcher. Der Speer und die Lanze blitzen. 24. Es stampft wild auf den Boden. Es bleibt nicht stehen, wenn die Trompete ruft. 25. Wenn die Trompete ruft, schreit es, hui. Es riecht den Kampf von Weitem. Es hört den Ruf des Anführers und das Geschrei im Krieg. 26. Hebt der Habicht seine Flügel, weil du es weißt? Breitet er seine Flügel nach Süden aus? 27. Oder fliegt der Adler so hoch, weil du es sagst? Baut er sein Nest oben? 28. Er wohnt und nistet auf dem Felsen. Er ist auf einer Felsspitze und einem hohen Platz. 29. Von dort sieht er sein Futter. Seine Augen sehen weit in die Ferne. 30. Seine Jungen trinken Blut. Wo tote Tiere liegen, da ist er auch.